Vor einem Jahr nahm Deutschlandradio Kulturredakteurin Ellen Hering an einer Aktion teil. Sie kaufte Flüchtlingen Lebensmittelgutscheine ab, damit diese an Bargeld kommen konnten. Als Hering die Gutscheine einlösen wollte, stellte sie fest, die meisten Läden nahmen sie nicht an. Ellen Hering dokumentierte diesen Missstand, machte eine Reportage daraus und ließ sich mit den Gutscheinen vor einem Supermarkt fotografieren. Dieses Foto erschien auf der Facebook-Seite von Deutschlandradio Kultur. Plötzlich, ohne Herings Wissen, tauchte das Foto auf einer rechtsradikalen Seite auf. Ihr Gesicht war verpixelt. Und dann stand eben drunter, eine obdachlose deutsche Frau, Marlies T., war dann ich, hat 3 Lebensmittelgutscheine von afrikanischen Flüchtlingen geschenkt bekommen. Und da war der Subtext, denen geht's zu gut, die können ihre Lebensmittelgutscheine verschenken. Und so waren dann auch die Kommentare drunter, ne? Also Dreckspack, zahnt hier nur ab und kauft sich dann Frauen mit Lebensmittelgutscheinen und so weiter. Dass das Foto in völlig anderem Kontext auf einer anderen Facebook-Seite auftaucht, wäre Ellen Hering gar nicht aufgefallen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ein Hörer uns einen Screenshot geschickt hat von beiden Fotos. Und das ging dann über unseren Hörerservice an unser Justizariat und eben auch an mich. Mittlerweile ist das Foto auf der entsprechenden Facebook-Seite gelöscht. Derlei False-Flag-Aktionen sind leider keine Seltenheit mehr, meint André Wolf, Mitarbeiter bei Mimikama, einem österreichischen Verein zur Bekämpfung von Missbrauch im Internet. Dieses Phänomen selber ist nicht jetzt riesig flächendeckend verbreitet, aber es ist, wenn es auftritt, dann intensiv. Also es wird dann stark verteilt, es sind dann wenige Fotos, die stark verteilt werden und das dann untermalen sollen, dass hier eine Lügenpresse immer dasselbe Foto verwendet, um gewisse Sachen zu zeigen. Wolf meint, dass gerade in der aktuellen Flüchtlingsdebatte vermehrt in einen falschen Kontext gestellte Fotos auftauchen. Kein Wunder, denn die Online-Ausgaben der Zeitung sind voller Bilder, die dieses Thema behandeln. Das Hauptproblem, wer Opfer eines False-Flag-Missbrauchs wird, muss das erst einmal bemerken. Wir haben jetzt das Glück, dass wir eine Seite haben mit über 500.000 Nutzern, die uns sowas einschicken, wenn sie merken, dass da irgendwelche Unregelmäßigkeiten sind. Und dann können wir tatsächlich testen, was Sache ist. Wenn man das nicht merkt, hat man natürlich ein großes Problem, wenn man da in falschen Zusammenhang gerückt wird. Wie ist diese Kollegin, die da auch mit dem Gutschein stand? Das müssen wirklich andere merken und einen darauf ansprechen. Man kann dann versuchen, dass diese Bilder von Facebook gelöscht werden, führt aber meist ins Leere, weil Facebook sich da selten richtig einmischt. Facebook habe bislang zu wenig oder gar kein Problembewusstsein an den Tag gelegt, meint Wolf. Das ändere sich aber gerade. Mittlerweile hat Facebook auch schon eingeräumt, dass sie eventuell dieses vernachlässigt haben und in Zukunft stärker auf Hetze und auf solche Propaganda auch schauen wollen. False-Flag-Aktionen führen irgendwann auch zu der Frage, ob Facebook nicht stärker darauf achten muss, Profile gegenzuchecken, Namen zu überprüfen. Und irgendwann landet man auch bei der Klarnamendebatte, ob also Nutzer im Internet bei allem, was sie tun, ihren richtigen Namen angeben müssen. Doch dafür gibt es Pro- und Kontra-Argumente. Deutschlandradio-Redakteurin Ellen Hering war jedenfalls erst einmal empört, als sie sich selbst im neuen Zusammenhang abgebildet sah. Diese Seite habe ich natürlich dann lange angeguckt und das war echt widerlich, weil das ist wirklich was, wo ich denke, das darf Facebook gar nicht veröffentlichen. Das ist so diskriminierend und menschenverachtend, was da drin steht. Aber ich habe dann das 2 Tage sacken lassen und dann habe ich mir gesagt, auf in den Kampf. Also ich meine, das lasse ich mir nicht bieten, ne?